Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen jetzt zu etwas ganz Eigenartigem. Also man weiß wirklich nicht, ob es. Also teilweise ist das ziemlich lustig. Man könnte es schon fast, also wir hatten kurz überlegt, ob man das auch einfach unkommentiert als Satire laufen lassen kann. Das könnte man wahrscheinlich auch machen und viele würden es auch als solche verstehen. Manche Menschen würden es vielleicht nicht verstehen, aber jetzt dazu, worum geht's? Es geht um den derzeit von sich reden machenden jungen Mann, vegan for fit Attila Hildmann. Der hat ja gerade begonnen, im Rahmen der Corona-Pandemie sich aufzustellen und zu protestieren gegen diverse Verschwörer vor allem, also Menschen, die sich verschwören gegen die Menschen mit einem Virus als Waffe. Aber wir wollen das gar nicht, wenn man uns überlegt, dass wir das gar nicht so großartig erklären wollen, was dieser Verschwörungsheini eigentlich denkt und was er da mit seinen Demos am Bundestag macht. Er redet ja auf der Treppe des Bundestages. Da haben wir uns überlegt, wie könnten wir jetzt darauf eingehen, weil das ja gerade ganz aktuell ist und Corona auch sehr aktuell ist immer noch und die Grundrechtseinschränkungen, insofern sie denn welche sind, wenn es nicht nur Verordnungen auf Zeit sind und so weiter oder die grundrechtseinschränkenden Verordnungen, sind ja durchaus aktuell. Und wo man vielleicht auch einhaken muss. Ich meine, es geht nicht darum, irgendwie da irgendwas zu kritisieren. Es ist notwendig, da was zu kritisieren und das im Auge zu behalten, was da passiert. Es geht uns nur um die Begründung und was da heraufbeschworen wird oder was da erklärt wird. Ihr werdet es hören und wenn ihr ein bisschen informiert seid, werdet ihr es sofort merken. Eigentlich, ich will nicht so viel im Vornherein Wir wollen eigentlich gar verraten. nicht so viel im Vornherein sagen, darum geht es ja. Wir werden uns jetzt einfach Teile der Rede anhören von Attila Hildmann, welche er hochgeladen hat auf YouTube am 6.6. Und zwar heißt diese Rede ganz unverfänglich und auf keinen Fall rechts, weil das ist er ja nicht, für die Freiheit Deutschlands. Also viel Spaß, wir werden nebenher kommentieren. Wir werden lachen, ihr werdet lachen, hoffentlich. Ja, wenn ihr nicht lacht, dann seid ihr entweder, habt ihr entweder erkannt, um was es geht, Genau. Und nehmt oder es sehr ernst, was na, richtig ist. oder ihr denkt, er redet die Wahrheit und dann seid ihr aber vielleicht auch in der falschen Sendung. Das wollte ich auch sagen. Dann seid ihr vielleicht in der falschen Radiosendung. Okay. Wollen wir ihn zu Wort kommen lassen? Triggerwarnung: Es wird hohl, es wird strukturell antisemitisch und das Ganze auch fast schon speziesistisch, weil er den Reptinoiden vorwirft, also den Echsen, die Macht an sich reißen zu wollen. Ich weiß, ist es speziesistisch, wenn man einer bestimmten Spezies vorwirft, sie würden versuchen, die Weltherrschaft an sich zu reißen? Also man könnte jetzt so sagen als Antispe, dass man sich da über Antispezizismus lustig macht, aber ja, rein theoretisch, ich würde das bis zu einem gewissen Punkt teilen. Okay. Also gut, lassen wir ihn zu Wort kommen. Wie gesagt, Triggerwarnung ausgesprochen. Jetzt folgen eine Menge wilder Verschwörungstheorien und wir werden das Es ist für alles euch, dabei. es ist alles dabei, für euch kommentieren. Menschen. Genau, wir sehen etwa 50 Menschen vor dem Reichstagsgebäude. Attila Hildmann steht auf der Treppe mit so ein paar Personenschützern im Hintergrund. Jetzt geht's los. Ich bedanke mich von Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um heute für die Freiheit eures Vaterlandes zu demonstrieren. Es sind etwa 50 bis 80 Leute gekommen, muss man sagen. Ganz dass wir unverfänglich unsere nicht rechts. Beamten der Berliner Polizei einmal die Ehre erweist und applaudiert, dass sie uns so gut begleitet haben. Tatsächlich eine gefährliche Strategie der neuen Rechten, immer die Polizei zu loben. Das ist wohl wahr. Und ich kann den Beamten von der Berliner Polizei sagen, ich nehme Ihnen das letztens 200 Meter von hier nicht übel. Das war ein erstes Kennenlernen, eine schöne Kuschelei. Denn wir alle hier kämpfen auch für ihre Freiheit. Ja, in einem Staat, den sich er vorstellt, hätten es die Bullen wahrscheinlich auch ein bisschen leichter. Was hier eigentlich in diesem Land vorgeht. Und das Regime hat nicht nur euch verraten, sondern auch unsere Exekutive, unsere Beamten. Und viele von ihnen wachen mittlerweile auf. Das ist eine sehr eigenartige Stelle. Ich mache mal kurz Pause in diesem Video. Ich würde es ganz gerne nochmal wiederholen. Denn er sagt, viele wachen so langsam auf und man hört im Hintergrund so ein leichtes Pistolenknacken. Also das ist Zufall wahrscheinlich, aber ein lustiger Zufall. Ja, stimmt, das hat man uns beim Essen. Und das Regime hat nicht nur euch verraten, sondern auch unsere Exekutive, unsere Beamten. Man ist sich nicht so sicher, ob sie nicht nachher in die Rede so ein leichtes Durchladen reingeschnitten haben. Man weiß es nicht. Und worauf sich die Medien stürzen und wovon die Medien sprechen, dass es ja gelockert wurde, dass es ja gar keinen Grund mehr gibt, für unsere Freiheit und Grundrechte auf die Straße zu gehen. Dieses Zuckerstück, das wollen wir nicht. Wir wollen unsere hundertprozentige Freiheit zurück. Wie wir noch erfahren werden, ist die Freiheit, die sich Herr Hildmann zurückwünscht, nur für ganz bestimmte Menschen gültig. Ja, das ja, muss man so sagen. Sie verfolgen einen satanistischen Plan. Eure Vorfahren, die für dieses Land geblutet haben, vereinsamen in Heimen, was auf jeden Fall mit dem Virus zu tun hat und nicht damit, dass die Leute vorher ihre Großeltern in irgendein Heim abgeschoben haben und sie sowieso nicht besucht hätten. Aber, ja, auf jeden Fall haben sie für dieses Land geblutet. Ich meine, da kommen wir später auch nochmal so ein paar Bezüge so auf Zweiter Weltkrieg und so weiter. Achtet mal drauf. Also vielleicht schaffen wir das zu spielen, Land, aber... was euch Reisefreiheit verboten hat, Berufsfreiheit und Berufsfreiheit verboten. Wollt ihr in diesem Land leben? Die 30 Leute schreien nein. Und wir haben hier satanisches Spiel damit legitimiert, dass sie gesagt haben, dass sie alles für den Schutz tun. Für den Schutz eurer Gesundheit. Für den Schutz Deutschlands. Also wir hören das jetzt zum zweiten Mal, das mit dem satanischen Plan haben wir noch nicht verstanden. Also dass natürlich Satanismus eine der Grundweltverschwörungen ist oder Religionsverschwörungen, ist in Ordnung. Aber wie er diesen Satanismus da reinmischt, das haben wir noch nicht so richtig verstanden. Falls uns jemand in einer E-Mail an unsere E-Mail-Adresse, die ich gerade nicht weiß, mitteilen möchte, wie genau der Herr Hildmann das meint, also so in einer Form von Entschwörungstheorie uns das erklären, wäre das sehr interessant für uns. Aber für alle, die mitschreiben jetzt so Verschwörungstheorie 1. Satanismus. Gelogen, schreien sie im Hintergrund. Warum haben sie das getan? Warum opfert man unsere deutsche Wirtschaft? Wir sind immer noch G7-Land. Unsere deutsche Wirtschaft. Vielleicht wegen Corona, aber jetzt kommt auf jeden Fall eine andere Erklärung. Weil hier etwas ganz anderes passieren sollte. Und ihr wisst doch, von wem ihr regiert werdet. Noch. Noch. Was ist das für ein Dämon, der aus der DDR stammt? Der bei der Stasi war. Was ist das für ein Dämon, der aus der DDR stammt? Der bei der Stasi war. Okay, weiter. Ein Dämon, der 12-mal in seiner Amtszeit nach China gereist ist, einem Kunde gegeben, kommunistisch, nee, das ist so alt. Ja, es wird über Bolschewisten. Oh, Spoiler. Es wird über Bolschewisten geschimpft. Und das sage ich meinen muslimischen Brüdern. Denn meine Vorfahren kommen aus der Türkei. Ein Staat, der. Das sage ich meinen muslimischen Brüdern, denn meine Vorfahren kommen aus dem, okay, gerade unter Erdogan ein bisschen verschoben, aber grundsätzlich säkulare Land Türkei. Das sagt er seinen muslimischen Brüdern, weil seine Vorfahren kommen aus der Türkei. Er redet aber über China, immer noch anzumerken, und erklärt, was der Dämon Merkel aus der DDR, der bei der Stasi war und während der Amtszeit, ihrer Amtszeit, schon 19 Mal in China. Okay, weiter im Text. Eine Million Muslime in Konzentrationslager einsperrt und sie dort zu Tode foltert. Und unsere die Erziehungslager in China, die er wahrscheinlich meint, und die Internierung von Uiguren ist mit Sicherheit ein massives Problem. Aber hier durch den Herrn Adila durchaus auch ein wenig aus dem Kontext gerissen. Er hat da jetzt ein Beispiel halt rausgepickt. Ich meine, gehen wir mal in die Türkei, in die Flüchtlingslager. Also mit Einsperren generell hat er kein großes Problem. Ja, genau. Und auch mit Muslimen einsperren hat er wohl kein großes Problem, weil da müsste er einiges mehr. Aber ich meine, es passt halt ins Weltbild. Weiter im Text. Nein. Das ist mir viel zu leise. Nein. Merkel muss weg, aber ja. Frau Merkel, dieses Land so ausgemerzt. Über all die Jahre. Ein lustiger Wortwitz, weil Friedrich Merz hat ja wirklich in der Wirtschaft in Deutschland ganz viel Scheiße produziert. Und dass Merkel Deutschland ausgemerzt hat, ist schon fast ein gelungenes Wortspiel. Europäische Ausland immer wichtiger als die Deutschen. Warum lebe ich in einem Land, wo alte Menschen, die für dieses Land geschuftet haben, Pfandflaschen sammeln müssen? Weil diese Frau ein europäisches, kommunistisches Reich nach chinesischem Vorbild installieren will. Nochmal zur Wiederholung. Alte Menschen in Deutschland müssen Pfandflaschen sammeln, weil Merkel aus der DDR und der SED, die 19 Mal in Wuhan, in China war, achso, dass sie in Wuhan war gerade, das kommt noch, ein kommunistisches, diktatorisches Land nach dem Vorbild Chinas errichten will, das die deutschen Grenzen sprengt und sich über ganz Europa erstreckt, okay? Deswegen müssen Leute Pfandflaschen sammeln. Alte Menschen. Ich meine, ja, es ist definitiv, es ist eine stringente Herleitung, es gibt da überhaupt nichts zu diskutieren. Wenn du meinst. Ui. Ja, buh. Ui. Deswegen wird Amerika ständig in den Medien schlecht dargestellt. Nachdem Obama abgesetzt war. Trump ist das personifizierte Böse, glaubt man in deutschen Medien. Ja, weil sich Trump gegen China stellt. Weil sich Trump gegen den Kommunismus stellt. Und es sind dieselben Feinde wie damals. Wir kämpfen hier gegen den Bolschewismus. Man könnte einen leichten NS-Bezug raushören, der mir noch gar nicht so aufgefallen ist. Und es sind die gleichen Feinde wie damals. Wir kämpfen hier gegen den Bolschewismus. Okay, weiter im Text. Man könnte es auch schon fast als die zweite Verschwörungstheorie anbringen, so ja. Die bolschewistische Weltverschwörung. Ich meine, auf den strukturellen Antisemitismus. Der kommt ja noch. Genau, der kommt noch. Da sind wir ja noch gar nicht. Das passt schon ziemlich gut. Ich find's geht nur, in die Richtung. Ich finde es nur interessant, halt, wenn wir über Corona und so, ich meine, diese ganzen Verschwörungstheorien sind ja alles nicht neu. Aber nee, das ist gar nichts neu. Das ist nur ein wildes Potpourri. Okay, weiter im Text. Okay, mal klatschen auf den leichten NS-Bezug. Und Sie sind schlau. Sie haben eine Strategie verfolgt, einen satanistischen Plan. Sie wissen ganz genau, was Sie tun. Ich erinnere euch daran, dass wir hier über ein Virus sprechen, was aus China kam. Und wo war Frau Merkel im September 2019 vor Ausbruch von Corona? Da war sie nicht in ihrem Ferienhaus. Wuhan! Die hat's mitgebracht! Mit Spahn im Sinne des Ministers. Also, nochmal zum Mitschreiben. Merkel ist im September 2019 nach China geflogen, nach Wuhan gereist, um dort in ihrer Handtasche oder in einem Aktenköfferchen, ich weiß nicht, was sie normalerweise mit sich führt. Mit Jens Spahn. Vielleicht hat sie auch Jens Spahn als reptinoiden Aktenkoffer benutzt und ihn mit Coronaviren vollgeladen. Man weiß es nicht so genau. Also auf jeden Fall war sie nicht in ihrem Vaterland, um das nochmal festzuhalten. Wo dieses Virus ausgebrochen ist, und ich möchte euch nochmal sagen, wir reden nicht über eine Pandemie. Das ist keine Pandemie. Achtung, Wortspiel. Das ist eine Plandemie. Eine Plandemie. Hier wird ein Plan verfolgt. Ein satanistischer Plan. Oh, klatschen. Das ist wirklich wow. Und das war letzten Endes auch nicht nur eine Plandemie, sondern ihr, und das muss ich traurigen Herzens verkünden, weil das noch keiner verstanden hat, ihr befindet euch leider mitten im Dritten Weltkrieg. Und der Aggressor war das kommunistische China mit einem leichten Krieg, mit einem Virusangriff. Wir befinden uns im Dritten Weltkrieg. Der Aggressor war China, also ist es nicht mehr anscheinend, mit einem leisen Krieg, mit einem Virus. Ja. Ja. Ja. Er hat definitiv recht. Vollidiot. Jemand schreit Vollidiot im Hintergrund. Und dieses Virus hat eine komplette deutsche Wirtschaft lahmgelegt. Hat komplett unsere Grundrechte aufgehebelt. Dieses drück mal auf Stopp. Ich meine, ich finde es ja lustig, so, wenn er da. Ich meine, ey, wie gesagt, wir haben genügend Kritik an diesem Staat und an Staaten allgemein und an der Regierung und so. Aber da redet einer, da stehen keine Bullen, da stehen nix, der steht wirklich direkt vom Reichstag und erzählt was von wegen, dass komplett alle Grundgesetze ausgehebelt wurde. Also ich finde es ja. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Lassen wir ihn weiterreden. Lebensrate hat komplett unsere Wirtschaft lahmgelegt. Macht das denn Sinn? Ich frage euch nochmal kurz, macht das denn Sinn? Ein Virus mit einer Überlebensrate von 99,9% hat unsere ganze Wirtschaft lahmgelegt. Wenn ihr jetzt Radio hört, könnt ihr wieder theoretisch das, wenn ihr es irgendwie auf dem Blog hört, nochmal ein paar Mal den Satz anhören und versuchen, irgendeinen Sinn in dieser Aussage zu finden. Es wird in euch. Nee, es hört nichts. Na shit, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, ich musste das kurz sagen, weil dieser Satz, egal wie rum man ihn dreht, überhaupt gar keinen Sinn macht, okay? Ja. Okay, mach weiter, vielleicht fällt es mir noch ein. Godzilla! Godzilla! Er versucht, den Applaus zu unterbrechen. Liebe Freunde! Ja, aber er kommt nicht zurecht. Liebe Freunde, wir haben natürlich heute wieder Besuch. Und zwar von 5 Antifa-Söldnern, die 45 Euro pro Stunde bekommen. 48 Euro pro Stunde. Aus Neukölln gezogen sind und im Sinne des Linksfaschismus Hakenkreuze an die Wände gemalt haben. Okay, nachdem die Liebig 34 geräumt wurde und aufgrund anderer Geschichten sind Menschen durch Neukölln gezogen und haben eine kleine, aber durchaus kraftvolle Minischerben-Demo gemacht in der Nacht vorher. In der Wahrnehmung des Herrn Hildmanns waren das Antifa-Söldner, die 48 Euro die Stunde bekommen und die im Sinne des Linksfaschismus durch Neukölln gezogen sind und dort Hakenkreuze an die Wand gemalt haben. Das entspricht nur zu einem kaum wahrnehmbaren Teil der Wahrheit, aber es ist eine Perspektive. Ich meine, Entschuldigung, das will ich jetzt nochmal, wenn ich das jetzt endlich mal medial an über den Äther schicken kann. Sehr geehrte Frau Merkel, wo bleibt mein Geld? Ich will mein Demogeld mindestens 10 Jahre im Nachhinein zurück. Ich habe noch nie was gesehen. Ich halte es für ein Gerücht. Wenn mir jemand erzählt hätte, dass ich dafür Geld bekommen würde, bitte, wo ist mein Geld? Es geht mir auch so und ich habe wirklich Rückzahlungsforderungen mindestens für 15 Jahre. Das könnte sich lohnen. Ja, also, aber Frau Merkel, jetzt mal ernsthaft, in Attilas Sinne, Merkel zu kritisieren. Wo ist unser Geld? Wo ist unser Demogeld? Seite, Terroristen, nichts weiter. Und ich nehme euch nicht ernst. Und ihr bleibt mein Todfeinde. Und ich nehme euch nicht ernst und ihr bleibt meine Todfeinde. Ein paar Personenschützer dabei, das sieht schon gut aus. Der Hündleinkönig. Die deutsche Despotie hat also eure Arbeitsplätze geopfert, hat eure Firmen geopfert, eure Firmen. Hat eure Grundrechte geopfert. Mhm. Ich finde das mit unser Traditionsunternehmen wirklich sehr, sehr gut, weil er ja eigentlich damit, aber wir sind eigentlich, kommentieren wir zu viel, weil wir zu den interessanten Verschwörungstheorien so nicht vordringen können in der Sendezeit. Da gebe ich dir recht, aber das finde ich gerade genau ein Punkt so, und das ist halt wirklich das, was das ausmacht. Er probiert jetzt gerade ein Großkonzern, ich meine, Scheiß auf Großkonzerne, ich will, das ist von wegen verkürzte Kapitalismuskritik und so, aber er redet jetzt davon so, dass unser tolles Großkonzern-Ding, wo er probiert einfach nur Leute gegeneinander auszuspielen. So. Ja, und vor allem ist ja lustig, es macht ja wiederum überhaupt keinen Sinn. Wer wird denn gefördert? Wer wird denn gerade gefördert? Das sind wieder Autoindustrie, große Industrie. Richtig. Und die kleinen Leute, die er vertreten will, auf die scheißt er, weil er, wenn er da wirklich was zu kritisieren hätte an den Corona-Maßnahmen und an den Hilfspaketen und so, dann müsste er sagen, jetzt ist die Zeit irgendwie, wäre vielleicht, ich glaube auch nicht dran, wir wissen ja, wie es läuft, aber... Es ist ja so offensichtlich. Aber er sagt, er ist ja ein kleiner Unternehmersohn. Ja, genau, ein Unternehmersohn. Da sagt er doch, auf welcher, in Anführungsstrichen, Seite er steht. Das ist schon richtig. Also auf jeden Fall sagt er, nicht unsere, klein, Leute. Unser Unternehmen, und jetzt sagt er aber, also unser Unternehmen, die Deutschen, es geht ja um die Deutschen, also die Freiheit für die Deutschen, unser Unternehmen, aber jetzt hat er ganz große Angst, dass dieses Unternehmen verstaatlicht werden könnte, was es ja überhaupt erst wirklich zu irgendeine Art von unserem machen würde im Sinne der deutschen Passinhaber. So. Aber das ist genau das, was er nicht will irgendwie. Und da wird es schon wieder komplex im Meinungsbild. Oder Insolvenz. Und jetzt sollten die letzten Glocken klingeln. Wer liebt Verstaatlichung? DDR-Merkel liebt die Verstaatlichung. Und darum geht es hier. Der Mittelstand soll sterben. Die Konzerne sollen verstaatlicht werden, damit man ein kommunistisches Regime installieren kann. Richtig! Okay, Merkel, die alte Kommunistin. Nach Vorbild von China. Und was ist China aktuell? Ein totalitärer Überwachungsstaat. Geht mal nach Peking. Innerhalb von einer Stunde wird achtmal euer Ausweis kontrolliert. Achtmal! Überall sind Kameras. Sie erkennen sogar eure Identität. An eurem Gang. Sie haben Programme programmiert, die euch komplett überwachen. Sie haben Programme programmiert. Das soll hier installiert werden. Und deswegen... Kein Wort von den neuen Polizeigesetzen in Deutschland. Kein Wort von den neuen Polizeigesetzen in Deutschland. Und deswegen hat dieser Abschaum im Bundestag und im Bundeskanzleramt eure Wirtschaft und Jobs geopfert. Um was nochmal zu machen? Deswegen haben sie beste Beziehungen nach China. Deswegen grinst Frau Merkel auf den Bildern mit dem chinesischen Staatspräsidenten und deswegen gibt Trump Entschuldigung, es tut mir leid, ich muss es sagen, er hat es nicht verstanden, dass in kommunistischen Regimen Arbeitszwang herrscht. Also in einem kommunistischen Regime gibt es keine... Wir haben sicher keine Arbeitsplätze. Arbeitslose, geopfert. Genau. Nee, da muss man arbeiten, da wird man gezwungen. Und wenn nicht, landet man in irgendeinem Arbeitslager. Also in realsozialistischen Ländern, nicht in alle. Man muss das ein bisschen differenziert sehen, aber... Stimmt, in China nicht. Und zwar in der Freihandelszone Hongkong, die nach kapitalistischen Spielregeln funktioniert. Aber gut. Weiter geht's, Entschuldigung. Nicht die Hand! Okay, jetzt wird es ganz kompliziert. Also er streitet ja unter anderem zusammen mit Xaver Naidoo und der andere vollhorcht's ab, dass es Deutschland gibt. So, das hat er jetzt noch nicht mal verneint, weil er hat ja gesagt, unsere Besatzer haben sich mit unseren Besatzerfeinden, unsere Besatzer haben Besatzerfeinde. Unsere Besatzer sind die USA und die Alliierten. Also die Alliierten. Die sind gegen China. Das wäre mir jetzt zum Beispiel mit den Engländern so nicht bekannt, aber okay. Auch Frankreich pflegt sehr gute Handelsbeziehungen zu China, aber okay. Und unsere Regierung hat sich jetzt mit China verbündet. Gegen die Besatzer, die ja eigentlich weggehören, weil es ja Deutschland nicht gibt, weil die ja da sind, weil... Ja. Merkel spielt ein böses Spiel. Ja. Und Merkel hat deswegen Deutschland ausgelaugt und versucht, Europa stark zu machen, weil sie sich nicht als Bundeskanzlerin und Volksvertreterin des deutschen Volkes sieht, sondern als was sieht sie sich? Als die Führerin Europas. Als die Führerin Europas, die sie weder jemals war, noch... Ich finde es interessant, sorry, ich muss jetzt mal Pause machen. Ich meine, da wird total unterschlagen, dass Deutschland unter Führung von Merkel, natürlich ist Deutschland in Europa ziemlich mächtig, aber zu nationalen Interessen würde es da um Europa gehen, um solidarisches Europa, würde Deutschland anders handeln. Die EU ist so aufgebaut, dass immer noch die einzelnen Nationalstaaten für ihr eigenes Wohl handeln. Und das sieht man. Wer war stark dran nach 2008? Schwächere Staaten, die nicht so gut mit der Finanzkrise umgehen konnten wie Deutschland, weil es halt Exportüberschuss und so weiter und so fort gut dastand. Wer hat denen fette Maßnahmen reingedrückt? Das war die Merkel zu deutschen Interessen, weil Deutschland in der Binnenökonomie viel in europäische Staaten investiert und so weiter und so fort. Also die Merkel und die Merkel-Regierung, wenn man das jetzt so nennen will, was ich jetzt nicht tun will eigentlich, hat dafür gesorgt, dass es in nationalen Interessen, also nach nationalen Interessen, den Rest von Europa kaputt zu sparen und auch Deutschland selbst. Die ganzen Probleme, die ihr anspricht, wurden von der Merkel-Regierung begangen, klar, aber auch vorher schon unter Schröder, Fischer und so weiter und so fort. Ich glaube, der Typ hat keine Ahnung, wie unser politisches System funktioniert, wie die Wirtschaft funktioniert. Entschuldigung, das war jetzt ein bisschen verkürzt, aber das wollte ich mal dazu sagen, so von wegen... Dass Merkel was für die EU tut oder Europa, nee, Merkel macht es, um deutsche wirtschaftliche Interessen zu unterstützen. Zu fördern. Was da geht gibt's nach? Nix. Du hast keine Ahnung. Der hat echt keine Ahnung. Eigentlich wie das funktioniert. Wir müssen eigentlich jetzt Musik spielen, weil wir labern schon viel zu lang. Aber wir machen was Knallhartes. Das ist ein Beitrag, der echt lang geht und in dem es überhaupt keine Musik gibt. So einfach ist es. Zwischen bösen Kräften. Wir haben die Kommunisten. Wir haben die Satanisten. Wir haben die Kommunisten. Wir haben die Satanisten. Wir haben die Partizipafisten, die nicht mal Eier schlagen können. Ich habe gedacht, das sind die gleich. Okay, ja. Ja, Kommissare sind das. Satanisten und Kommunisten sind Kommissare. Wir haben die Infamy. Und wir haben die Bill und Melinda Gates Foundation. Nächste Verschwörungstheorie. Bam! Ich frage euch, warum haben wir keine Gelder Weil sie eine Stiftung zur Medizinförderung sind? Ja? Vielleicht, weil der deutsche Staat einfach nach aber kapitalistischen Interessen handelt und kein Geld für Sozialleistungen hat? Denn so heißt sie eigentlich. Warum gibt die inoffizielle Mitarbeiterin Erika, warum gibt die Kröte Merkel 1,2 Milliarden Euro eurer Steuergelder an Gavi, die Impfmafia? 1,2 Millionen ist nichts. Also im Endeffekt war es noch eine Verschwörungstheorie. Impfen, großes Thema. Achtung, Microsoft. Und die Rockefeller Foundation. Oh. Die Rockefeller Foundation. Noch eine. Achtung. Hauptsponsor von dem globalen Überwachungsprogramm der United Nations ID 2020, was vorhat, jedem von euch. Also, wovon er jetzt erzählt, das kann man sich durchaus mal angucken. Also es gibt ID 2020 und ID 2020 sagt, es gibt immer mehr digitale Identitäten auf der Welt und es ist ein riesen Flickenteppich aus irgendwelchen Standards oder eher weniger Standards, sondern ganz viele digitale Identitäten sind unglaublich schlecht verschlüsselt und unglaublich schlecht in der Datensicherheit und ID 2020 ist tatsächlich ein großes Programm beziehungsweise ein Programm und auch eine Kampagne, die zum Ziel hat, einheitliche digitale Identitäten weltweit zu ermöglichen und vor allem Verschlüsselungstechnik in dem Bereich zu standardisieren. Ja, okay, weiter im Text. Also geben tut es schon, worüber er redet, wie ich sage. Nein, es gibt da einiges, nur die Herleitung oder was, aber wieso, woher das kommt, ist falsch. Ich meine, und das merkt man halt gerade, vorhin hat er da Polizei voll gelobt und irgendwann werdet ihr es checken, aber dass gerade die Polizei, habe ich vorhin schon erwähnt, mit den neuen Polizeigesetzen, was da passiert, was sehr stark von der Polizei forciert wird und probiert wird zu erkämpfen. Überwachung. Kein Wort. Das ist alles die Kröte Merkel. Du kapierst nicht. Es ist nur ausschließlich die Kröte Merkel. Nee, aber dass das irgendwie... Ja, nee. Es gibt keine... Die Polizei hat kein Interesse. Nur die Kröte Merkel, die aus der DDR kommt, in der SED war und ein kommunistisches, satanistisches, diktatorisches Europa nach chinesischem Vorbild aufbauen will. Beweis dafür ist, sie war in Wuhan, zusammen mit Jens Spahn, hat den bis oben hin vollgeladen mit Coronaviren und hat ihn dann ohne Mundschutz wieder nach Deutschland einreisen lassen. Ich verstehe, das ist voll die gute Taktik, weil man es nicht merkt. Bill Gates hat Merkel dazu gebracht, nach Wuhan zu fliegen. Und die ganzen Landesregierungen und so weiter neue Polizeigesetze zu machen, die erstmal grundsätzlich an Migrantinnen und Migranten irgendwie ausprobiert werden oder an Fußballfans Richtig. An Aktivisten, Aktivistinnen, die für Freiheitsrechte und so weiter kämpfen. Das ist ein Ablenkungsmanöver für die wahre Verschwörung, für die wahre Überwachung. Genau, die kommen ja jetzt. Damit man jeden von euch so wie in China überwachen kann. So wie in China, Kinder, so wie in China. Es ist ein boshaftes, schmieriges Komplott. Und nicht nur Frau Merkel steckt dahinter, das ganze Kabinett. Ursula von der Leyen. Ich weiß nicht, ist das ein Mann oder eine Frau? Oh, er hat einen lustigen Witz gemacht, einen lustigen Witz. Einen transfeindlichen Witz. Ist das ein Mann oder eine Frau? Und damit ist mal wieder bewiesen, nein, es liegt nicht nur alles im Hauptwiderspruch. Und wir können auch nicht nur aus dem Hauptwiderspruch heraus alles auflösen, weil Unterdrückungsmechanismen, menschenverachtende Einstellungen und Weltbilder nämlich wechselseitig ineinander greifen und funktionieren. Gerade hat der Veganerkönig, einen lustigen Trans... ich würde es einfach nicht nur... lustigen Trans... Einfach nur reiner Sexismus. Ich meine... Genau. Da kann Transfeindlichkeit drinstecken. Für mich ist es einfach nur auch Frauenfeindlichkeit. Frauenfeindlichkeit und Arschlochismus. Weil von der Leyen von mir aus eher nicht als die typische Frau anzieht, ihr das Frausein abzusprechen, irgendwie. Ach, Attila. Attila. Eure Gehälter werden immer weniger. Ihr müsst immer mehr schuften. Komisch. Und nicht für unsere Autoindustrie zum Beispiel. Seite! Die Presse sagt mir immer wieder, bei einzelnen Stellen, ich würde ja lügen. Und ich würde ja nicht fundierte Sachen sagen. Und es stimmt, in meinem letzten Video auf YouTube, da habe ich gesagt, die Präsidentin der Weltgesundheitsorganisation ist Chinesin. Und die WHO ist eine chinesische Behörde. Es tut mir leid, liebe Presse, ihr hattet recht. Es ist noch viel schlimmer. Die Präsidentin von der WHO war Chinesin. Und der aktuelle Präsident von der WHO war ex-marxistischer Terrorist. Was? Was? Und diese Behörde wird 80% von Privatiers finanziert. Ist das auch eine unabhängige Behörde? Es ist überhaupt gar keine Behörde, aber gut. Könnt ihr davon ausgehen, dass diese Behörde es gut mit euch meint? Der größte Geldgeber ist unter anderem die Bill und Melinda Gates Foundation. Ach, das sind sie wieder. Mit 2,1 Milliarden Dollar. Dollar. Und diese Foundation hat nicht nur der WHO Geld gegeben. Sondern? Diese Foundation hat hunderte von Millionen an Gavi gegeben, hat hunderte von Millionen an die John Hopkins Universität gegeben. Nein. Kennt ihr sie aus den Tagesthemen? Die John Hopkins Universität. Nach den Zahlen der John Hopkins Universität. Also 3 von 80 haben schon mal Nachrichten geschaltet. Wieder hoch. Bla bla bla bla bla. Jeden zweiten Tag. Diese Universität hat mit der Bill und Melinda Gates Foundation eine Unterorganisation gebildet. Und was ist ihre Agenda? Fruchtbarkeitsexperimente. Und darum geht es hier. Okay, falls ihr es nicht gut verstanden habt, also die Bill und Melinda Gates Foundation hat zusammen mit der John Hopkins Universität eine Unterorganisation gegründet, deren Namen er nicht sagen kann und ihr Programm auch nicht, aber er kennt ihre Agenda, was sie vorhaben, das weiß er schon. Die Bill und Melinda Gates Foundation ist der größte Geldgeber und steckt überall drin. Überall. Ob das die nationalen deutschen Behörden sind, das Robert-Koch-Institut, die Charité, die deutsche Lügenpresse, der Spiegel hat 2 Millionen bekommen. Schämt euch! Die Presse soll sich schämen! Die Presse soll sich schämen! Oh Gott! Die DDR Merkel hat sich also mit Bill und Melinda Gates zusammengeschlossen und über Jahre getroffen. Und sie hat sich zudem mit den Transhumanisten zusammengeschlossen. Und für alle, die das nicht wissen, was das bedeutet, das sind die Leute, die aus euch Cyborgs machen wollen. Ist das Science Fiction? Transhumanisten sind die Leute, die aus euch Cyborgs machen wollen. Und Merkel hat sich die ganze Zeit mit Bill und Melinda Gates getroffen. Ganz oft, die letzten Jahre. Und die machen Fruchtbarkeitsinstrumente, nee, Experimente. Zusammen mit der John Hopkins Universität. Ich würde an eurer Stelle, wenn ihr jetzt hier sitzt und Radio hört, auf jeden Fall mal gucken, ob euer Fuß noch dran ist oder ob da nur noch eine Prothese ist, die eigentlich ein Maschinengewehr sein soll. Ich meine, ich würde auch mal sagen, ich glaube, hey, liebe Leute, so leid, wie es mir tut, aber wenn wir diesem großen Aufklärer zuhören wollen, falls ihr einen Herzschrittmacher habt oder irgendeine Prothese, scheiße. Scheiße, Mann. Sie haben euch erwischt. Sie haben euch. Finden wir uns im Juni 2020 in einem schlechten Science-Fiction-Film? In einem sehr schlechten Film. Sehr schlechtes Drehbuch. Und wie ist es denn in den meisten Science-Fiction-Filmen? Kriegen da nicht die Bösewichte am Ende den Arsch voll? Ich glaube, es gibt mindestens 50%. Denn jeden Tag werden wir mehr. Science-Fiction-Filme, wo das nicht stimmt. Okay, sie demonstrieren immer nur samstags, aber sie werden jeden Tag mehr. Sie sind jetzt immerhin schon 80. Und sie sagen uns, wir sind ja Verschwörungstheoretiker. Weil wir reden ja davon, dass sie die Menschheit verchippen möchte. Also erstmal, sie lügen ja, was das Zeug hält und sie wollen ja auch gar keine Fakten. Es gibt ein Projekt von der UN, was von Gates, Gavi und der Rockefeller Foundation finanziert wird, ID 2020. Und das hat vor, die Menschheit zu verchippen. Nein, das haben sie nicht vor. Sie haben vor, die Verschlüsselungsstandards im Bereich digitale Identitäten auf einen einheitlichen Stand zu bringen. Okay? Ob das eine gute Idee ist, ist eine andere Frage, aber das haben sie nicht vor. Ich will sie aber nicht verteidigen, das ist bestimmt irgendwie scheiße. Ein MIT-Projekt von der Gates Foundation. Und da geht es darum, dass man Menschen einen Chip implantiert und damit per Fernbedienung ihre Fruchtbarkeit und Zeugungsfähigkeit an- oder ausschaltet. Also wer ist hier ein Verschwörungstheoretiker? Also das nennt man Vasektomie und es ist bis jetzt noch nicht möglich, es zu machen. Die Verhütung für den Mann ist bis jetzt auch per kompliziertem medizinischen Eingriff als Abschaltautomatik nicht möglich. Laut dem Adela reicht es, mit einer Spritze ein kleines U-Boot zu injizieren. Es gab auch so ein U-Boot, das injiziert wurde in Kindergeschichten Robby, Tobby und das Flivatü. Aber auch das war nicht in der Lage, oder zumindest taucht es in der Geschichte von Robby, Tobby und das Flivatü, als sie durch den Körper düsen, nicht auf, dass sie auf den Knopfdruck jemand unfruchtbar machen konnten. Und sie waren ja immerhin schon in einer Art Raumschiff im Körper von einem Menschen. Da möchte ich aber kurz einhaken, dass natürlich eine Verhütung für den Mann möglich ist mit einer Vasektomie. Ja, aber nicht als ein Ausautomatik. Genau. Okay, und er glaubt, es geht als Fernbedienung. Das wäre natürlich, ich fände es nicht schlecht. Und wer bleibt hier gerade bei den Fakten? Wollt ihr das? Wollt ihr Cyborgs werden? Wollt ihr Cyborgs werden? Und es macht ja auch sehr viel Sinn, dass die Transhumanisten, so wie Elon Musk, dieser ekelhafte Psychopath mit den hässlichsten Elektroautos, die man sich nur vorstellen kann. Das ist das einzigste Schlimme, dass er hässlich ist mit hässlichen Autos. Das ist das einzigste Schlimme an dem. Kritisiert doch mal was Richtiges, Alter. Es macht ja Sinn, dass sie zusammenstecken. Genau, weil die sind bei den Amerikanern. Denn wo produzieren sie denn billig ihren Schrott? Wo macht denn Bill Gates seine Xbox? Ja, wieso wollt ihr nicht mehr Geld für eure technischen Geräte ausgeben? Und woher kommt das ganze Know-how? Jetzt können sie nicht antworten. Manche sagen Deutschland, andere China, Amerika, Israel habe ich noch nicht gehört. Ja, ich glaube, das kommt so direkt auch nicht vor. Da hat er sich Mühe gegeben, glaube ich. Sie sagen, ich bin Verschwörungstheoretiker. Sie sagen, ich habe Nazis unter meinen Demos. Sie sagen, ich bin ein Spinner. Ich sage euch, was ich bin. Manchmal haben auch die Medien recht. Ich bin stolz auf mein Land. Ich bin stolz darauf, dass wir in einem Land leben, von Dichtern, Denkern, Wissenschaftlern, Freidenkern. Ich bin stolz darauf, dass ich in diesem Land aufgewachsen bin. Da ist ein gewisser Widerspruch zu seiner Einschätzung von Wissenschaftlern der Johns Hopkins Universität zum Beispiel, Corona und seinem Stolz. Da ist eine ganz kleine Lücke vielleicht. Minimal. Aber die scheinen auch stolz zu sein, die 80. Nein! Auf die Dichter und ein starkes Europa, diese indem man Deutschland nicht sagen kann. Als Opfer darreicht und auslaugt. Nein! Ich stehe nicht für Europa! Jetzt, das ist die Erklärung mit dem Satanischen. Er denkt, dass Deutschland die Opfergabe ist, um das. Also Deutschland wird quasi auf einem Dornenaltar gelegt, angezündet, geschlachtet und ausbluten gelassen. Oh, die armen Deutschen. Scheiße. Das arme ganze Deutschland. Es tut mir leid, dass du noch nie irgendwie über europäische Außengrenzen irgendwo anders hingeschaut hast. Wir armen Deutschen, wir sind die Ärmsten. Aber ich habe das jetzt mit dem Satanismus verstanden, weil Deutschland wird ausbluten lassen als Opfergabe für die Götter des SED-Kommunismus. Nee, aber ich verstehe es halt nicht. Weil für den Krötenstaat, weil Merkel ist eine Kröte. In das mag ja wirklich... Ach, deshalb auch die Echsenmenschen. Eine Kröte ist ja auch schon fast eine Echse. Pass mal auf. Ich stehe für den Frieden in Europa. Aber ich stehe nicht dafür, dass man alles den Deutschen nimmt. Wollte Hitler nicht auch ich irgendwie Frieden dafür, für Europa? Ich stehe nicht dafür, dass ihr schuften geht, damit Europa stark wird. Damit Überwachungsgesetze von Europa kommen. Also die Überwachungsgesetze kommen ziemlich... Naja. Denn das ist genau, was sie wollen. Jens Spahn und der kleine Bankkaufmann und Bilderberger oder Christian... Ah, die Bilderberger-Konferenz. Nächste Verschwörungstheorie. Lindner, dieser erbärmliche Staubsaugervertreter. Bring mal echte Kritik und nicht so ein Blödsinn. Jens Spahn ist ein Bankkaufmann, der in einen Pharma-Skandal involviert war. Christian Lindner verkauft in seiner Jugend Staubsauger an alte Menschen. Ist ein False Flag Oppositioneller. Der ist deswegen so ruhig aktuell. Ah, False Flag Politik auch eine Verschwörungstheorie. Also dass so jemand wie Christian Lindner quasi einen ganz anderen satanischen Plan verfolgt und unter falscher Flagge liberale Politik macht. Das ist ein Kommunist. Der in Lindner. Wirklichkeit, der Lindner ist schon immer Kommunist gewesen. Hast du das nicht? Hörst du das nicht raus? Ich hab das. So, hallo. So im Background, also er sagt was, natürlich, aber so natürlich, allein wegen der Betonung natürlich. Und die kleinen. Ein echter muss, Liberaler könnte gar nicht so hübsch sein wie Christian genau, Lindner. Genau, man muss zwischen den Zeilen lesen beim Lindner. Der das, will ja provozieren. Der will provozieren, weil der ist false flag-mäßig unterwegs. Und als ich das letzte Mal mit dem Chrissy auf der Bilderberger Konferenz, ja, wo sich diesmal wirklich nur Anarchisten und Kommunisten getroffen haben, die ganze Sache ausgehandelt haben und wie er unter der False Flag quasi als wirtschaftstreuer Liberaler Attila Hildmann stürzt, den einzigen, der die Wahrheit kennt, da gab es auch Schnittchen. Alle Bilderberger sind, alle. Alle. Hat nur gesagt. Und Sie haben das jetzt verworfen, den Immunitätsnachweis. Und jetzt kommt er über das neue kommunistische EU-Reich von der Kröte. Und wie heißt er dann? Dann heißt er Covid-19-Pass. Das heißt, Sie sagen natürlich nicht, dass das kommunistische Großreich der Kröte mit einem Impfstoff, der nicht richtig getestet wurde. Was eine geile Bezeichnung. Nein. Sie zwingen euch indirekt, indem sie heute schon sagen, das hat übrigens die Kröte gestern oder vorgestern im Fernsehen gesagt, sie hat gesagt, es wird erst die Aufhebung der Kontaktgebote, erst die Aufhebung der Sklavenmasken geben, wenn es einen Impfstoff gibt. Die Maske nennt er die Sklavenmaske. Es ist ja. Minus 100. Die DDR-Kröte, im Fernsehen davon. Also wir haben jetzt negativ Corona. Also es genesen mehr Menschen an dem Virus, als sie es überhaupt jemals bekommen haben quasi. Ich fühle mich auch schon gesünder wie vorher. Also man ist jetzt gesünder wie vorher, auch wenn man Corona nicht hatte. Wir haben so eine Art Negativgrippe. Es geht steil bergauf mit der Gesamtgesundheit. Und das war auch eine ganz große Verschwörung gegen Apotheker und Apothekerinnen in Deutschland. Ja, auf diesen Impfstoff warten müssen. Also worauf könnt ihr euch einstellen? Auf 18 Monate bis ein Jahr weiter. Man will eigentlich darauf nicht näher eingehen, aber er geht von 18 Monaten bis zu einem Jahr aus. Ich denke, das ist selbsterklärend. Wollt ihr euch eure Freiheit nehmen? Wollt ihr das? Ein Verbrechen! Oh, gleich kommen die Mischgabeln raus. Und die Fackeln. Sie gehen direkt an eure Kinder ran. Sie sagen, ja, Normalbetrieb der Kitas erst wieder, wenn es einen Impfstoff gibt. Das ist was mich die ganze Zeit schon interessiert, auch über Hildmann hinaus. Die ganzen Leute beschweren sich so sehr über die autoritären Maßnahmen, während sie jetzt gleichzeitig die unglaublich große Chance haben, ihre Kinder alleine zu Hause nach ihren deutschen Mistgabelstandards zu erziehen. Aber das ist ja wiederum auch ein Riesenproblem, weil er möchte ja lieber, dass die Kinder wieder in die Kita abgeschoben werden können, wo sie dann von irgendwelchen krötentreuen staatskommunistischen chinesischen SED-Bürgern erzogen werden können. Verstehe ich nicht. Ich auch. Das europäische Ausland sagt, in der Zukunft wird es so sein, habt ihr einen negativen Covid-19-Pass, dürft ihr über die Grenze und seid ihr nicht immun, dürft ihr nicht über die Grenze. Okay, das ist vom 6.6. Wir haben heute den 9.6. und man kann problemlos auch nach Österreich fahren. In den Schulen werden sie separiert, halten sich in ihrer Jugend der wichtigsten Zeit im Leben, wo sie geprägt werden an bescheuerte Abstandsgebote, an die sich keiner unserer korrupten Politiker hält. Oh, Mistgabelstimmung, Mistgabelstimmung. Sie werden nach Hause geschickt. Hinter verschlossenen Türen. Sie werden nach Hause geschickt. Zu mir nach Hause, zu der Mama, die sie schlägt. Ich hätte mich damals gefreut, wenn ich daheim bleiben gekonnt hätte. Oh Gott, ich hätte so gern Abstand von der Schule gehalten. Ich hätte gern 150 Meter Abstand von der Schule gehalten. Jetzt kommt's. Ihr sollt systematisch in den nächsten 18 Monaten bis ein Jahr alles verlieren, was ihr habt. Eure Wirtschaftlichkeit, eure Jobs, eure Firmen, der Mittelstand. Es wird im Herbst eine Insolvenzwelle erwartet. Die Großkonzerne wie Volkswagen, Porsche, Mercedes, unsere stolze Autowirtschaft wurde lahmgelegt. Schön eure Arschbacke hinhaltet, um euch von Gates eine Spritze geben zu lassen mit einem Impfstoff. Das finde ich eine sehr schöne Theorie. Die Automobilbranche lahmlegen, damit man die Arschbacke hinhalten kann, um sich persönlich von Trump, von Gates eine Spritze geben zu lassen. Ich glaube, da ist doch ein Freund von Trump. Das ist ziemlich hot, die Nummer. Weil du Eier hast. Wenn dieses System durchkommt, dann wird es nicht durch sein. Ihr alle werdet alles verlieren. Eure Wirtschaftlichkeit, eure Gesundheit und im schlimmsten Fall euer Leben. Denn das ist das, was sie hier vorbereiten. Ein Genozid. Denn wer ist Bill Gates? Ein Eugeniker. Und was ist die Eugenik? Was ist die Eugenik? Sie wollen darüber entscheiden, ob ihr lebenswert seid oder nicht. Ja, das können die doch. Also die letzten, die entschieden haben, was lebenswert ist und was nicht, waren eher Leute wie er als Leute von der Börse. Wobei die das schon auch tun, ja, die rechnen natürlich viel und so. Und die Theorie von Werden und Unwerten Leben ist gar nicht so wenig verbreitet, wie man denkt. Aber seine Freunde hängen eigentlich näher an der Theorie des unwerten Lebens als die meisten anderen. Und sie wollen das nicht machen, indem sie euch umbringen. Nein, sie sind viel schlauer. Sie injizieren euch, und das hat der Gates, dieser kleine Psychopath, schon gemacht, und zwar in Kenia, insgeheim über eine Spritze, die getarnt ist als Impfung. Im einen Fall eine Sterilisationsformel. Ist es korrekt? Ich frage euch, ist es korrekt, dass Bill Gates in Kenia Menschen ohne ihre Kenntnis mit einer Sterilisationsformel sterilisiert hat? Das nennt man heute Fakten-Approvement oder Faktencheck. Also man stellt sich vor den Bundestag, sagt, ich frage euch, sagt dann einfach irgendwas und wenn alle Ja schreien, dann ist es die Wahrheit. Achtung, Faktencheck-Party geht weiter. Oh, ich habe Angst. Die Fackeln und die Mistgabel. Mistgabelstimmung. Sie wollen euch einfach auslöschen. Sie wollten euch all die Jahre auslöschen. Sie haben euch 75 Jahre nach 1945 immer noch Schuldgefühle gemacht, wenn ihr Heimatliebe spürt. Und jetzt wollen sie das ganze deutsche und dabei noch reich werden. Und so steht es geschrieben auf den Georgia Guidestones. Reduziere die Weltbevölkerung auf unter 500 Millionen. Und wie macht man das am besten? Kein Nuklearschlag. Kein Kometeneinschlag. Indem der Betriebsverkäufer, der Betriebssystemverkäufer Gates, das ist nur ein Betriebssystemverkäufer gewesen, der konnte nicht mal programmieren. Das ist alles eine Lüge. Der hat einfach nur sein Betriebssystem verkauft, was andere programmiert haben, was er geklaut hat. Wie oft stand er vor dem Kartellrecht? Wie standen wir vor dir befragt? Dieser Mann sieht euch als die Computer an, seine Computer. Und was will er mit den Spritzen machen? Sein verficktes Betriebssystem auf euch überspielen. Okay, Attila, ist klar. Das heißt, ab jetzt Blue Screen für alle. Also ich meine, hin und wieder mal nach so einer richtig schönen Punkrock-Theke hat man ja so einen gewissen Blue Screen schon erlebt. Jetzt wird es den Blue Screen auf jeden Fall geben. Und zwar, weil wir alle, also ich denke nicht, dass es im Moment genug Windows 10 Lizenzen gibt, dass man uns die alle injizieren kann, weil die sind ja irgendwie mangelig, weil die auch auf so vielen Computern sind. Ich persönlich denke, dass Gates mit Windows NT oder 95 anfangen wird. Das heißt, Leute, stellt euch darauf ein, die Optik wird pixelig. Aber wir werden mit Minecraft, ja, jetzt haben wir es, schon drauf trainiert, ja. Wir werden jetzt schon beim Spielen von Minecraft auf diese pixelige Grafik eingestellt, dass wir das gar nicht merken. Wenn dann allen, also in uns allen Windows 95 oder Windows NT oder DOS installiert wird. Während DOS, muss man sagen, wer ein DOS-Virus abkriegt, das wird eine ganz schön schwarz-weiße Nummer. Hui! Eine Schnittstelle bereitstellen zwischen Mensch und Maschine. Er möchte Gott spielen. Er möchte... Okay, nachdem wir wissen, dass er Gott spielen will, springen wir jetzt einfach mal wahlweise um... Was? Hä? Ah, ja, wir lassen noch ein bisschen laufen, aber ich springe einfach mal so um ungefähr 5 Minuten und wir gucken mal, was da passiert. Dass ihr jetzt 15 Mann seid, wo ist denn eure antifaschistische Söldnertruppe? Mit 15 Mann wollt ihr uns bekämpfen, das deutsche Volk? Ich lach mich tot! Ah, er hat wieder festgestellt, dass Antifaschistinnen da sind mit Transfus und sie sind jetzt 15. 15 Söldner. Er erkennt aber den eigenen Widerspruch nicht. Ihr dürft das Grundgesetz nicht auf Demonstrationen öffentlich tragen, weil die Verwalterin dieses besatzten Gebietes nicht mehr die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Siegermächte akzeptiert und stattdessen... Okay, jetzt wird's komplex. Also Deutschland gibt's nicht. Deutschland ist, das kam außerdem in den 5 Minuten, wo ich gesprungen bin, sorry dafür, vielleicht finde ich es schnell. Deutschland ist nämlich keine GmbH und alle sind nur Personal. Das ist ja hinlänglich bekannt, dass das so ist. Denn es gab nie eine Kapitulation und es gab nie einen Friedensvertrag. Genau, es gab nie eine Kapitulation und einen Friedensvertrag. Und die BRD hat keine souveräne Verfassung. Sondern die BRD hat allgemeine Geschäftsbedingungen und die sind das Grundgesetz. Und ihr seid einfach nur Angestellte, Personen dieser GmbH. Und diese GmbH wird nach wie vor besessen von den Siegermächten. Das ist Amerika, das sind die Alliierten. Und warum dürft ihr auf den Demonstrationen kein Grundgesetz halten? Warum? Jetzt wird's spannend. Lass sie doch reden. Das ist einfach, was soll ich dazu sagen? Das ist wie. Das sind Kinder. Das ist wie ein Kindergartengeschrei. Keine dummen Kinder. Wir kriegen halt zu wenig bezahlt. Wir streiken. Attila, wir haben seit Ewigkeiten kein Geld gekriegt. Wir machen Radiosendungen, weil wir einfach keine Kohle mehr haben. Verstehst du, nach Berlin zu fahren? Alter, Attila. Wenn die Merkel uns nichts bezahlt. Wir sitzen hier im Süden fest, weil wir kein Geld haben, in Norden zu kommen. Verstehst du, in den Osten überhaupt schon gar nicht. Wir haben überhaupt nichts mehr auf der Kante, auf der Kante. Weil die Verwalterin dieses besatzten Gebietes nicht mehr die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Siegermächte akzeptiert und stattdessen, dass sie Trump und Amerika unterstützt, sich mit China. Der erste wahre Satz in dem ganzen Ding, irgendjemand hat von hinten geschrien, Deutschland hat den Krieg verloren. Aber gut. Verbunden hat und mit China ein kommunistisches Europa installieren will. Sie akzeptiert das, das Grundgesetz nicht mehr. Sie akzeptiert nicht mehr die AGB. Weil sie eine Kommunistin ist, war und immer bleibt. Genau. Sind wir jetzt schon bei einer Stunde und zwei Minuten? Also wir springen jetzt noch ein bisschen rum und dann kommen wir mal zu... Es sind die Bolschewiken, die sie kämpfen. Und diesmal haben sie noch mehr Technik. Und diesmal wollen sie die ganze Welt erobern und unterjochen. Die Kinder schreien wieder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen anstrengend. Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll. Es ist so viel Geschwurbel dabei. Es ist ja nicht so, dass ich von Anfang an die Wahrheit kannte. Ich habe ja auch gedacht, Schwab ist ein böser Mensch. Jahrelang dachten wir das alle. Das ist eins der Propaganda gewesen. Trump hat sie entmachtet. Und Trump entmachtet gerade systematisch den Deep State. Trump entmachtet den Deep State. Das hat er gesagt und das ist quasi ein richtig gutes politisches Argument. Okay, wir springen mal auf Minute 40. Und die Leute sagen mir, meine Mitmenschen, meine Mitbürger, sagen mir, Attila, gründe eine Partei. Nein, Freunde, das werde ich nicht. Das sollst du auch nicht. Das ist viel zu spät. 18 Monate Lockdown steht uns noch bevor. Denn dann gibt es erst den Impfstoff. Was wollen wir? Eine Partei eines besetzten souveränen Staates haben. Und ich will auch keinen Corona-Untersuchungsausschuss für Frau Merkel. Nein! Wobei er ja sagt, dass es diesen Besatzerstaat so eigentlich nicht mehr gibt, weil ja die Kröte Merkel, die er, so wie er sie nennt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen der BRD GmbH, also die Geschäftsbedingungen der Siegermächte, ja gar nicht mehr akzeptiert. Und der Beweis dafür ist, dass man bei seinen Demos kein Grundgesetz öffentlich tragen darf, was ich sehr in Frage stellen würde. Du vergisst, das ist eigentlich viel, viel offensichtlicher. Merkel trifft sich die ganze Zeit mit den Leuten in China. Wuhan. Ja, in Wuhan. Wuhan. Und dann ist der Punkt, wer fängt Handelskrieg mit China an? Der Trump. Der Trump. Weißt du? Aber alles Ablenkungsmanöver. Alles Ablenkungsmanöver. Nee, weißt du, der Trump macht auch nur Ablenkungsmanöver. Ablenkungsmanöver. Nein! Nein! Das ist viel zu lange hin. Erstmal, ich will für Deutschland die Freiheit. Mhm. Ich außerdem nicht. Ich glaube, die Deutschen hatten genau 12 Jahre das Volk, das sie sehr gerne die Regierung, die sie freiwillig sehr gerne gewählt haben. Also naja. Ich meine, nur mal, um es nochmal, was ich probiert habe. Ich habe die Worte nicht gefunden. Oh, es geht ja auch kaum noch. Aber er kritisiert die Siegermächte, weswegen Deutschland eine GmbH ist. Nicht souverän ist, ja. Aber wer führt denn jetzt so denn die USA gerade? Der Trump. Der Trump. Aber ist sein Held. Oder habe ich das falsch verstanden? Du kannst, nee, er findet Trump super. Alle finden Trump doof. Er hat ihn auch doof gefunden. Jetzt findet er ihn aber super. Ja, aber ist Trump nicht Präsident? Nein, der Trump hat keine Zeit, sich um Deutschland zu kümmern und die Truppen abzuziehen, und Deutschland zu befreien. Das ist auch das Establishment. Establishment, und außerdem macht er gerade den Deep State. Von den USA. Und der Deep State ist ja, sind ja die Leute, die uns noch so unterdrücken. Nee, die wollen uns impfen. Besetzen. Die wollen uns impfen. Ja, aber besetzen die uns jetzt oder impfen die uns? Das ist das Gleiche. Am Ende ist in uns Windows 95. Dass jeder von euch mit sofortiger Wirkung seine Grundrechte zurückbekommt. Ja. Hör damit. Ich werde dafür sorgen, dass die deutsche Wirtschaft wieder erstarkt und nicht lahmgelegt wird durch eine Pandemie. Der Adila wird dafür sorgen. Der ruft der Trump an. Und dann gibt es drei Scholle und läuft der Laden wieder. Der Trump, der alte Pfälzer. Mir wird einiges klar. Deshalb hat er auch keinen Führerschein und darf nur 6 km Hardtraktoren fahren. Ihr besetztes Gebiet zu befreien? In alter ureingeborenen Teutonen-Manie. Die mit den Todfeinden Amerikas, China, die mittlerweile nach dem Handelskrieg jetzt schon mit Waffengewalt drohen, zu entmachten. Attila, wir haben zwar nichts verstanden, aber Attila, Personenkult geht immer. Okay, wir skippen den Teil. 1945. Ah, wir sind wieder in Geschichte. Du armes Deutschland. Dann mag es so sein. Sie können alles mit mir machen. Es ist mir egal. Ich bleibe deutscher Nationalist. Mehr braucht man ja, glaube ich, nicht mehr. Mehr braucht man, glaube ich, nicht sagen. Und ein letztes. Liebe Freunde. Ah, man hört ausnahmsweise mal was Sinnvolles. Wenn ihr es auch hört, Nationalismus raus, soll ich den Applaus. Habt ihr gut gemacht. Habt ihr gut gemacht. Aber ein bisschen Gesangsunterricht würde euch gut tun. Fangt doch mal mit alle meine Entlein an. Und ein letztes. Ich werde jeden Samstag auf die Straße gehen für mein Land. Für mein Vaterland. Dazwischen spiele ich Xbox. Das ist ein gutes Anzeichen für Missgabestimmung. Jetzt stehe ich mit 80. Ja. Das war unser kurzer Eindruck der Rede von Attila Hildmann. Das hat jetzt ein bisschen spontan abgebrochen, weil das Aufnahmegerät der Akku leer war. Aber wir waren ganz kurz vorm Ende, wirklich ganz am Ende, hat gedroht, er möchte jeden Samstag das weiter fortführen. Da können wir nur hoffen, dass das nicht klappen wird. Ja. Aber wir sind ein bisschen, weil er sagt, die sollen alle so stolz auf sich sein. Und sie sind ja auch sehr stolz auf ihn. Sie sagen, Attila. Benedikt. Attila. Genau. Sie sind ja ganz stolz auf ihn und sie sind auch alle stolz auf sich und auf ihr nicht souveränes Land sind sie nicht stolz, aber auf ein souveränes Land wären sie stolz, aber naja, lassen wir das. Genau. Wir sind auch so ein bisschen stolz, weil in 49 Minuten wirklich, also die Bilderberger zu packen, die Reptinoide, die Impfgeschichte, die bolschewistische Weltverschwörung. die False-Flag-Politik eines Christian Lindner und quasi die Idee eines autoritären kommunistischen Staats, europäischen Staats nach chinesischem Vorbild, der durch die Kröte Mägle aufgebaut wird, die aus der DDR kommt und SED war. Ja, da kann man schon auch ein bisschen stolz sein, weil das ist gar nicht so einfach, das alles umfassend in 49 Minuten Rede breitzutreten. Wir haben das für euch jetzt in einer Stunde 10 kommentiert. Jetzt folgt eine Menge Musik. Darüber, was da kommt, entscheiden wir nicht, weil die Sendung von anderen Menschen finalisiert wird. Wir wünschen euch ganz viel Spaß weiterhin in der Sendung und hoffen, dass ihr weniger Bullshit hören müsst, als ihr von uns hören musstet. Und vielleicht auch ein bisschen Musik hören dürft. In diesem Sinne, Reptinoiden-Gruß.